Deutschlandfunk. Rock etc. Der Amerikaner Mark Linkous ist ein unruhiger Geist. In seiner Profession der Musik spiegeln sich immer wieder seine privaten Situationen, Drogenprobleme, Depressionen, aber auch geniale Momente und die Rückkehr in ein eigentlich normales Privatleben. Seine Band heißt Sparkle Horse und dem neuen Album hat er den Titel »Träumte für Lichtjahre im Bauch eines Berges« gegeben. Die Botschaft dahinter ist so schleierhaft wie Linkous selbst. Seine Welt ist traurig, aber schön. Es ist eine sensible, melancholische Musik, manchmal sanft und zerbrechlich, manchmal aber auch dynamisch und laut. Es ist die Arbeit eines Einzelgängers, der zur Umsetzung seiner Ideen eine Band braucht oder manchmal auch die Hilfe von Kollegen. Paul Baskerville fragt Mark Linkous nach Einzelheiten. Das war Sparkle Horse mit Someday I Will Treat You Good von ihrem Debütalbum Viva Dixie's Submarine Transmission Plot. Der Song war ein großer Indie-Rock-Hit, vor allem in College-Rock-Kreisen in Amerika. Inzwischen sind solche rigorosen Sparkle Horse-Songs eher die Ausnahme als die Regel. Mark Linkous aus Virginia gründete 1995 Sparkle Horse. Zum selben Zeitpunkt gab es einige andere, sensible, melancholische amerikanische Indie-Bands, die wie geistige Zwillinge zu sein schienen. Granddaddy, Flaming Lips und Mercury Rev. Sparkle Horse war Bestandteil dieser neuen, sanften, delikaten Alternative-Rock-Bewegung. Das aktuelle Album ist nur das vierte, und es ist das erste Werk seit 5 Jahren. Es heißt Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain. Träumte für Lichtjahre im Bauch eines Berges. Warum die lange Pause? Dazu Mark Linkous. I'd lost interest in music, I guess, for a while, and just I like playing songs and coming up with songs and playing them on my. Ich hatte schon länger das Interesse an Musik verloren. Mir gefiel es zwar, Songs auf meiner Couch zu komponieren und sie zu spielen, aber ich hatte keine Lust mehr, Musik aufzunehmen. Das ist der Hauptgrund, warum ich 5 Jahre lang kein Album mehr gemacht habe. Ich konnte irgendwann deshalb meine Miete nicht mehr bezahlen. Es war dann eine üble Situation. Freunde versuchten mich dazu zu überreden, wieder Musik zu machen. Ich hatte doch letztendlich einen Überlebensinstinkt und dann kam das Interesse wieder. Ich merkte, dass die Klänge, die ich im Kopf hatte, doch auf eine Platte umgesetzt werden könnten. Then I started actually getting interested again and thinking that the sounds that I heard in my head I could actually make on a record. Don't Take My Sunshine Away von dem aktuellen Album Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain. Die vordergründige Eigenschaft des Sparkle Horse Sounds ist Intimität. Hat Linkous immer bewusst diese Wirkung angestrebt oder ist sie zufällig entstanden? I strive for as much minimalism and deconstructing songs as much as I can. Ich strebe minimalistische Arrangements an und versuche Songs so weit wie möglich zu dekonstruieren. Die Basis des Sounds geht auf die Zeit zurück, als ich Aufnahmen in meinem Bauernhaus mitten in der Nacht gemacht habe. Ich wollte meine Frau nicht stören, die geschlafen hat. Ich hatte immer einen Kopfhörer auf und ging ganz dicht ans Mikrofon. Aus Versehen schaffte ich diese gewisse Stimmung, die so klingt, als ob es fast keine Luft im Raum gäbe. Es ist, als ob jedes Instrument direkt vorm Gesicht des Hörers steht. Diese Faktoren tragen zur Intimität bei, die du gerade beschrieben hast. That tends to lend a lot to the sort of intimacy I think that you might be hearing. Goddamn. Painbirds von Sparklehorse von ihrem zweiten Album Good Morning Spider 1998. Der Gesang von Linkous ist nicht im klassischen Sinne gut. Er benutzt seine Stimme eher als ein Instrument und versucht erst gar nicht, mit richtigen Sängern zu konkurrieren. Atmosphärisch bietet seine Stimme aber viel. No, I hate my voice. and so, I, sometimes I, if I've distorted it or ich hasse meine Stimme. That song actually oft verzehre ich sie absichtlich. Oft komponiere ich ein Lied, ohne vorher darüber nachzudenken, ob ich es überhaupt in der Tonart singen kann. Dann muss ich manchmal den Song verlangsamen, damit ich es singen kann. Das passierte mir zu dem Song Getting It Wrong, aber es gefiel mir, wie es geworden ist. Ich habe keine große dynamische Variationsbreite in meiner Stimme. Die Texte und die Musik sind mir wichtiger als mein Gesang. So, I don't know, I think the lyrics seem to be more, the music and the lyrics are more important to me really than the, how good of a singer I am. Getting It Wrong von Sparkle Horse, von dem aktuellen Album Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain. Vor seiner Auszeit war Mark Linkous für seine Verhältnisse recht aktiv. 2001 gab es das Album It's a Wonderful Life und im selben Jahr produzierte er das A Camp-Album, ein Projekt von Nina Persson, der Sängerin der schwedischen Popband The Cardigans. Persson ließ sich extrem von Linkous beeinflussen. Und man hört diesen Einfluss noch heute in der späteren Musik der Cardigans. Aber zu dem Zeitpunkt war das A Camp-Album in vielen Ländern nicht sehr erfolgreich. Yeah, I don't think it was even released in America, but I think it was a number one album and single in Sweden. Ich glaube, es wurde nicht einmal in Amerika veröffentlicht, aber es war ein Nummer-1-Album und es gab eine Nummer-1-Single in Schweden. Wir wollen ein neues A Camp-Album machen. Vielleicht kann die erste Platte dann wieder veröffentlicht werden. Nina schrieb die Songs mit einem Freund und ich war lediglich der Produzent, bis auf ein Lied, das wir zusammengeschrieben haben. Ich weiß nicht, warum sie mit mir was zu tun haben wollte. Ein ganzes Jahr lang versuchte ich, es ihr auszureden, aber sie ließ nicht locker. I don't know why she ever wanted to have anything to do with me. I tried to talk her out of it for a year and she wouldn't let up. Thank you. A Camp mit I Can Buy You von dem Album A Camp 2001. Für das It's a Wonderful Life Album von Sparkle Horse 2001 lud Mark Linkous diverse renommierte Gäste ein, wie PJ Harvey, Tom Waits und Nina Persson. Er gilt als extrem introvertiert. Daher war es eher verwunderlich, dass er sich mit solchen Stars geschmückt hat. The album It's a Wonderful Life that had a lot of famous guests on it. It was never intended to have a bunch of famous guests. Es war nie meine Absicht, berühmte Gäste auf dem It's a Wonderful Life Album zu haben. Es waren einfach Leute, die mir zwischen der ersten Platte und der dritten Platte begegnet sind. Polly Harvey oder Adrian von Portishead waren mir einfach mal über den Weg gelaufen. Und ich hatte sie unverbindlich gefragt, ob sie auf meinem nächsten Album mitwirken wollten. Es hat geklappt. Sie haben alle mitgemacht. And it all just seemed to come together and work out. Piano Fire von dem Album It's a Wonderful Life. Das Stück entstand in Zusammenarbeit mit PJ Harvey. Linkous sagte eben, dass die berühmten Gäste Musiker gewesen seien, die ihm zufällig über den Weg gelaufen seien. Normalerweise ist er schon sehr ruhebedürftig. Ist er wirklich am liebsten alleine? Seine bekannte Tendenz zur Drogensucht deutet er an dieser Stelle auf subtile Weise an. Well, I'm fine being left alone. I grew up in the country, in the mountains, and I mean, when I was younger, I Ich fühle mich wohl, wenn man mich in Ruhe lässt. Ich bin auf dem Lande, in den Bergen aufgewachsen. Als junger Erwachsener lebte ich zwar eine Zeit lang in New York City und Los Angeles und habe dort in Punkbands gespielt. Ich bin dann wieder in den Süden zurückgekehrt und lebe seitdem wieder auf dem Lande. Ich freue mich, abgeschnitten zu leben, weit weg vom Geschehen. Vielleicht versäume ich viel, aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Es ging schon mal mit meiner Einsamkeit ins Auge. Es war ein Fehler, 5 Jahre lang total zurückgezogen zu leben. Ich war ein ernster Einsiedel geworden. Ich verließ das Haus und den Berg wochenlang nicht. Ich wohne nämlich auf einem großen Berg. Da sind auch Bären und Klapperschlangen. In den Smoky Mountains in North Carolina, da wo ich wohne, gibt es sowas wie ein eigenes Wettersystem. Die Sonne scheint und dann regnet es plötzlich. Dann kommt die Sonne wieder. Daher entsteht der Nebel. Die Berge sehen so aus, als ob sie Feuer gefangen hätten. Daher der Name Smoky Mountains. And the sun will come out again, and there'll be this sort of fog along the mountaintops, and it'll look like they've been on fire and they're smoking. Good morning, my child. Stay with me a while. You've not got any place to be. Won't you sit a spell with me? You've got diamonds for eyes. It's time for you to rise and evaporate in the sun. Sometimes it can weigh a ton. Keep on the crazy way. Hold skinny Golday von dem Album It's a Wonderful Life 2001 mit Backing Vocals von Nina Persson. Letztendlich geht es bei Sparkle Horse um schöne Folkrock-Musik mit interessanten Soundeffekten. Bei Linkus geht es eher um Qualität als um Quantität. Einige der Songs auf dem aktuellen Album tauchten schon in der Vergangenheit als B-Seiten oder als Songs von Film-Soundtracks auf. Dennoch wirkt das Album nicht zerstückelt, sondern wie eine Einheit. Ein wichtiger Beitrag zum Album wurde von Hip-Hop-Produzenten Danger Mouse geleistet. I try to move forward musically in an aesthetic sense. I mean, I try to be more experimental. I guess just more interesting as far as presenting the music goes and bringing new things into it, like, you know, like electronics and the sounds that people have never heard before. Ich versuche mich im ästhetischen Sinne immer weiter zu entwickeln. Ich will experimentieren und interessant bleiben, dadurch, dass ich elektronische Klänge mit einbeziehe, in der Hoffnung, Musik zu schaffen, die man bisher noch nicht gehört hat. Als ich 5 Jahre lang pausierte, hörte ich die späteren Beatles-Platten. Ich wusste, dass The Grey Album von Danger Mouse was mit Beatles-Samples zu tun hatte. Ich mochte schon immer Hip-Hop, vor allem den langsamen, schlichten, minimalistischen Hip-Hop. Es stellte sich heraus, dass Danger Mouse selbst ein großer Sparkle Horse-Fan ist. Ich dachte, er könnte mir dazu verhelfen, Klänge zu realisieren, die ich in meinem Kopf hatte. Er tauchte in meinem Studio auf und wir fingen an zu arbeiten. Mostly the slow, kind of slowed down, sparse, minimal Hip-Hop. So I just really liked everything about it. And we started talking and he happened to be a big Sparkle Horse-Fan. And I was trying to explain to him, you know, the sounds that I heard in my head that I thought he might be able to help me with. And he showed up at my studio a week later and we started working. Yeah. Mountains, von dem aktuellen Sparklehorse-Album Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain, träumte für Lichtjahre im Bauch eines Berges. Das klingt wie ein interessanter Albumtitel. Wir wissen schon, dass Mark Linkous auf einem Berg wohnt, aber hat der Albumtitel sonst eine Bedeutung? Seine Texte sind im Allgemeinen für Rockverhältnisse überdurchschnittlich poetisch. Just trying to sound interesting, really. I just cut up, wrote words that I liked on pieces of paper and moved them around until I got something interesting. It is hard. I think that's probably the hardest thing, and I procrastinate, and that's the last thing I do when I record a track. Ich wollte mit dem Albumtitel nur interessant klingen. Ich schrieb Wörter auf Papierfetzen und schob sie hin und her, bis ich was Interessantes hatte. Die Texte zu schreiben fällt mir am schwersten. Ich zögere sehr, bevor ich eine Textzeile schreibe. Texte und Gesang kommen immer am Schluss einer Aufnahme. Ich lege schon Wert darauf, dass die Texte poetisch und voller Metaphern sind, damit die Hörer die Songs auf sich und deren Leben beziehen können. Texte sind mir sehr wichtig. Ich versuche, mein Innerstes nach außen zu kehren. Die Gefühle kann ich nicht beeinflussen. Ich versuche, Kunst daraus zu machen, damit mein Kopf nicht implodiert. Ich möchte nicht Robbie Williams sein oder irgendjemand anders. Head from imploding, I think. But not, I don't want to be Robbie Williams or anyone else. Of Das war Rock etc. mit einer Sendung über den amerikanischen Sänger Mark Linkous und seiner Band Sparkle House von Paul Baskerville.